Ich erhielt nun Verbindung mit Herrn von Seisser und fragte ihn, was am 1.9. los sei. Er antwortete, das wisse er nicht, er werde bald kommen. Ich sandte dann noch zwei Boten an ihn ab, einen vielleicht Leutnant Rainer, der mir das Gleiche mitteilte, Oberst von Seisser werde gleich kommen. Der andere mit einer schriftlichen Bitte wurde von Seisser nicht empfangen. In diesem Zusammenhang wurde der Befehl gegeben, dass die Infanterieschule den Schutz des Generalstaatskommissars übernehmen solle, da wir annahmen, die Herren von Kahr und von Seisser seien im Generalstaatskommissariat unfrei und hätten mit Schwierigkeiten bei ihrer Umgebung zu kämpfen. Wenn jemand in meinen Namen den Befehl gegeben hat, dann nehme ich die Verantwortung auf mich. Ob ich den Befehl gegeben habe, weiß ich nicht mehr. Wenn es vor dem Generalstaatskommissariat zu Schwierigkeiten gekommen ist, so nur, weil wir die Verbindung mit dem Polizeipräsidium nicht bekamen. Es war nach bestem Wissen alles geschehen, um Reibungen auszuschließen. Über den Verbleib des Generals von Lossow waren wir lange Zeit nicht unterrichtet. Alle Versuche, mit 1.19 in Verbindung zu kommen, schlugen fehl. Endlich erscheint Leutnant Rossmann, um seine Wache abzuholen. Er bat um eine Darstellung der Lage, da sein Bataillonskommandeur aus der Lage nicht klug werde. Während Kriebel schrieb, sprach ich mit Rossmann, der fragte, ob wir schießen wollen. Ich verneinte. Wir wollen zusammengehen, wir hätten nicht die Absicht, auf die Reichswehr zu schießen. Ich beauftragte ihn, Lossow in meinem Auftrage um eine Unterredung zu ersuchen. Als nun Kriebel fertig geschrieben hatte, bat mich Rossmann, die Mitteilung zu unterschreiben. Ich unterschrieb. Nun ist zu meinem großen Bedauern diese Meldung verloren gegangen, die vor allem das Märchen zerstört hätte, wir wollten die Truppe zu uns herüberziehen. Wir haben nicht einen Finger dazu gerührt. Wir baten Rossmann wiederzukommen, Rossmann kam nicht wieder. Bald darauf kam Major Siri, den wir nun zu Lossow sandten, Siri kam auch nicht wieder. Hierauf schickte ich den Rittmeister von Bieberstein nach Ingolstadt zu Oberstleutnant Hoffmann mit der kurzen schriftlichen Bitte zu kommen. Wir gaben die Hoffnung nicht auf, dass General von Lossow die ihn bedrohenden Widerstände überwinden werde, wenn einsichtige Offiziere ihn aus freien Stücken unterstützen würden. In diesem Streben bat ich auf Vorschlag Major Hühnleins auch Oberst Leupold zu mir. Herr Hitler war anwesend, als Oberst Leupold kam. Wir zogen uns in ein Zimmer zurück. Oberst Leupold erklärte, er habe vor wenigen Stunden, etwa um 3 Uhr, erfahren, dass General von Lossow sich nicht an sein Wort gebunden halte, da er unter Pistolenzwang gehandelt habe. Ich fiel, wie er mir das sagte, aus allen Wolken und widersprach sofort. Sie wissen, meine Herren Richter, selbst, dass ich keine Pistole gesehen habe. Ich sagte, das sei nicht richtig, er habe nicht unter Pistolenzwang gehandelt. Von Gewalt anwenden hat Oberst Leutnant meines Erachtens nicht gesprochen. Ich hätte sonst darauf hingewiesen, dass das eine Felonie wäre, wie sie in der deutschen Geschichte noch nicht vorgekommen ist. Ich habe den Eindruck, dass Oberst Leupold in der Funktion als Vermittler weggegangen ist. Ich habe den Besuch Leupolds noch nie angesehen, als ob er mir irgendetwas Endgültiges, Abschließendes mitgeteilt hätte. Ich habe eine Zeit lang nicht gewusst, ob Hitler bei dieser Besprechung zugegen war. Viel gesprochen hatte er jedenfalls nicht. Ich möchte hier in aller Ruhe die traurige Feststellung machen, es hat mir wehe getan und tut mir heute noch weh, dass deutsche Offiziere mir ihr Wort und ihren Handschlag gebrochen haben. Lossow kam nicht, deshalb ging ich zu meinen völkischen Freunden und verabschiedete mich von Hauptmann Röhm, zu dem ich sagte, er möge vorläufig dableiben. Hier wird in der Anklageschrift gesagt, ich hätte den Befehl zum Besetzen des Wehrkreiskommandos gegeben. Das ist nicht richtig. Ich habe zu Röhm unter ganz anderen Voraussetzungen gesprochen. Ich dachte nicht daran und konnte nicht daran denken, dass später so gehandelt werde, wie gehandelt worden ist. Die Voraussetzungen zu meiner Weisung waren morgens ganz anders, wie sie sich nachher verwirklichten. Hauptmann Röhm hat aber militärisch richtig gehandelt, als er später ohne einen Befehl von mir das Wehrkreiskommando nicht räumen wollte. Er bekam diesen Befehl sofort, nachdem ich von dem Eintreffen der Reichswehr Kenntnis erhalten hatte. Ich hätte ihn auch sogleich darum ersucht, wenn ich von den Absichten Lossos Kenntnis gehabt hätte. Ich hätte auch nicht anders gehandelt wie Hauptmann Röhm. In der Anklageschrift heißt es, ich hätte mich zum Bürgerbräukeller begeben, weil ich mich im Wehrkreiskommando nicht sicher fühlte. Das hätte nicht gesagt werden sollen. Ich fuhr in den Bürgerbräukeller, weil alles andere unwürdig gewesen wäre. Am Abend vorher hatte ich mit Hitler und den anderen Herren ein Treuegelöbnis ausgetauscht. Jene drei brachen ihr Wort, für mich war das ausgeschlossen. Wie sich die Verhältnisse auch entwickeln mochten, ich gehöre zu meinen völkischen Freunden. Hitler hatte die Absicht, durch Propaganda in der Stadt zu wirken und dadurch auch auf die drei Herren Einfluss zu gewinnen. Zwei Ereignisse sind mir besonders im Gedächtnis geblieben. Das erste ist der Besuch des Majors Hasselmeier und Hauptmann von Krauser. Hasselmeier erklärte, er kenne die Haltung Lossos nicht und wolle vermitteln. Ich bat ihn, Aufklärung zu schaffen und gab ihm ein Auto zur schleunigen Erledigung. Er kam nicht zurück.